eine andere aufgedreht, weil nur sowas für dich zählt. Du hörst die Onkels und so ein Mist, wenn keine Alte in der Nähe ist. Ansonsten lädst du Techno auf, denn die Weiber stehen drauf. Du hast zwar Mut, du hast zwar Wut, in deinen Adern fließt das gute deutsche Blut. Du hast zwar Kraft, du hättest die Macht, die unseren Kindern ein besseres Deutschland schafft. Doch du verschwendest deine Zeit und dein Leben, dabei könntest du dein Volk doch so viel geben. Vom Kickerverein haust du dir 15 Pullen rein, lebst deine Aggressionen aus, steckst du was ein, macht's dir nichts aus. Sonnabends, abends Disco-Tour, bis Sonntagvormittag 10 Uhr, 6 Telefonnummern von Frauen und 2 Kerle weggehauen. Du hast zwar Wut, in deinen Adern fließt das gute deutsche Blut. Du hast zwar Kraft, du hättest die Macht, die unseren Kindern ein besseres Deutschland schafft. Doch du verschwendest deine Zeit und dein Leben, dabei könntest du dein Volk doch so viel geben. Dein Leben, dabei könntest du dein Volk doch so viel geben.